Rund um das Hauptquartier des Squad am Waverly Place erregten die Italiener mit den breitkrempigen Hüten langsam Aufmerksamkeit. Wer waren diese dunkelhaarigen Fremden, die mitten in der Nacht dort ein- und ausgingen? Ein junger, ehrgeiziger Streifenpolizist, der in der Gegend patrouillierte, beobachtete die Italiener, die sich seiner Meinung nach verdächtig benahmen. Nach einer Weile lief er zum Präsidium und meldete, eine Bande, vermutlich Black Hand, sei in 175 Waverly Place eingezogen. Captain John Ginger Jack O'Brien sollte der Sache nachgehen. Ironischerweise hatte Petrosino früher einmal selbst unter O'Brien gearbeitet. Der Captain stellte einen Trupp zusammen und eilte nach Waverly, wo man die Tür des Immobilienbüros verschlossen vorfand. O'Brien befahl einem seiner Leute, sie aufzubrechen. Der Mann warf sich gegen die Tür und sie gab nach. Vorsichtig schlichen die Cops durch die Räumlichkeiten. Auf einem Tisch lag eine Auswahl Waffen ausgebreitet. An den Wänden hingen Fotos bedrohlich aussehender junger Italiener. Die Beamten stellten alles auf den Kopf, suchten nach Falschgeld oder anderen Beweisen. Man ging davon aus, dass der Bund neben Entführungen und Morden auch im Fälschergeschäft seine Finger hatte. Sie zogen Schubladen heraus und kippten den Inhalt auf den Fußboden, schlitzten den Teppich auf, um unter den Dielen nachzusehen. In diesem Augenblick kehrte ein nichtsahnender Petrosino, noch als italienischer Arbeiter verkleidet, zum Gebäude zurück, nachdem er eine Spur in einem laufenden Fall verfolgt hatte. Seine panische Vermieterin fing ihn an der Haustür ab und flehte ihn an, sofort zu fliehen, da die Polizei hinter ihm her sei. Während der Detective noch versuchte, sie zu beruhigen, wurde er von einem Cop entdeckt, der umgehend Ginger Jack informierte, der Bandenführer sei eben angekommen. O'Brien eilte hinab, erkannte Petrosino nicht und wollte ihn niederringen. Doch der Detective war zu stark. Mit einem Hüfthebel warf er O'Brien gegen eine Wand, vor der dieser zu Boden sank. O'Brien stemmte sich auf die Beine, zog seine Dienstwaffe und ging langsam auf Petrosino zu, hielt ihm die Mündung nur wenige Zentimeter vor das Gesicht. »Möchten Sie so mit aufs Revier kommen?« fragte er, »oder sollen wir erst einen Leichenwagen rufen?« Petrosino erstarrte. Er kannte zu viele Italiener, die wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt von der Polizei erschossen worden waren. Ganz langsam griff er sich ans Revers und zog es Stück für Stück zur Seite. Darunter kam die ans Hemd geheftete Polizeimarke zum Vorschein. O'Brien ließ die Waffe sinken. Am nächsten Tag stand der Vorfall in der Zeitung und Captain O'Brien verschwand rasch aus seinem Revier. Später wurde berichtet, er sei nach Greenpoint aufs Land gezogen. Soll heißen, man hatte ihn zum Streifendienst im hintersten Winkel von Brooklyn verbannt. Doch Petrosino war seinen Kollegen gegenüber nicht nachtragend, im Gegenteil. Er empfahl den Polizisten, der seine Bande aufgespürt hatte, für eine Beförderung zum Detective Sergeant. Er freute sich immer über intelligente Polizisten. Dennoch, den Moment konnte er genießen. Ein aus Italien stammender Detective hatte sich im Jahre 1905 im New York Police Department gegen einen rothaarigen Captain namens O'Brien durchgesetzt. »Der Dago war jetzt ein Superstar«, schrieb ein Historiker. Seine Vorgesetzten, die seine Fähigkeiten, Fälle abzuschließen, dringend brauchten, wagten nicht, ihn auszuschalten. Petrosino hatte es geschafft.